von all unseren Kameraden war keiner so lieb und so gut wie unser kleiner Trompeter, ein lustiges Rotgardistenblut. Wie unser kleiner Trompeter, ein lustiges Rotgardistenblut. Wir saßen so fröhlich beisammen in einer so stürmischen Nacht mit seinen Freiheitsliedern. Hat er uns so glücklich gemacht. Mit seinen Freiheitsliedern hat er uns so glücklich gemacht. Da kam eine feindliche Kugel bei einem so fröhlichen Spiel mit einem mutigen Lächeln. Unser kleiner Trompeter erfiel. Mit einem mutigen Lächeln unser kleiner Trompeter erfiel. Da nahmen wir Hacke und Spaten und gruben ihm morgens sein Grab. Und die ihn am liebsten hatten, die senkten ihn stille hinab. Und die ihn am liebsten hatten, die senkten ihn stille hinab. Schlaf wohl, du kleiner Trompeter, wir waren dir alle so gut. Schlaf wohl, du kleiner Trompeter, du lustiges Rotgardistenblut. Schlaf wohl, du kleiner Trompeter, du lustiges Rotgardistenblut.